Die südkoreanische Online-Zeitung Minzok Ilbo sprach sich am 28. September in einem Artikel entschieden für eine sofortige Annullierung des sinnlosen und gefährlichen Plans zur Stationierung des amerikanischen Raketenabwehrsystems SAT in Südkorea aus.